Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Reicht es denn nicht endlich, dass wir so viel Fleisch von unseren toten Geschwistern gegessen haben, ihr Fleisch gegessen haben? Reicht es denn nicht, dass wir so viel Mundgeruch schon haben und dass wir so viel totes Fleisch gegessen haben? Ja, Abu Mikael, was sagst du da? Ich habe noch nie Fleisch gegessen. Ich bin doch kein Kannibale. Doch, wenn du über deinen Bruder, über deine Schwester gelästert hast, über sie etwas gesagt hast, was die Wahrheit ist, aber sie mögen das nicht, dann hast du das Fleisch deines Bruders gegessen, das Fleisch deiner Schwester gegessen. Subhanallah. Wie kann das sein? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran. Aber weswegen? Weswegen ist das? Das ist, weil du Vermutungen anstellst, oder weil du absichtlich lästerst, weil du jemanden niedermachen willst, weil du jemanden schlecht bei jemandem machen möchtest. Subhanallah. Diese Zunge, meine lieben Geschwister, ist das Schlimmste, was einen ins Feuer wirft, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das Schlimmste. Und wir fürchten Allah subhanahu wa ta'ala nicht darin. Wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala darin fürchten, besonders in unseren Zungen. Besser, du klebst etwas auf deinen Mund und redest den ganzen Tag nicht. Nicht mal Dhikr, anstatt du auflässt und du machst ein bisschen Dhikr und ganz viel Unheil. Subhanallah. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam eines Tages zu den Sahaben und sagte: Wisst ihr, was Al-Riba ist? Die üble Nachrede ist? Wisst ihr, was üble Nachrede ist? Sie sagten: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Erwähnen von deinem Bruder, das, was er nicht mag. Das Erwähnen von deinem Bruder gilt auch für Schwester. Das, was er nicht mag. Dann sagte einer: Ja, Rasulullah, und was ist, wenn es die Wahrheit ist, was ich da sage? Was ist, wenn es stimmt, was ich sage? Er ist faul, er schläft zu lange, er isst zu viel, er ist dick, sie ist so, sie ist so. Was ist, wenn es stimmt, tatsächlich so ist? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn es so ist, wie du sagst, wenn es die Wahrheit ist, dann hast du üble Nachrede begangen. Subhanallah. Dann habe ich, aber es stimmt doch, dann hast du üble Nachrede. Und was, wenn nicht? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und sagt, wenn es nicht stimmt, dann hast du übelst über ihn gelogen. Dann hast du ihn verleumdet. Dann hast du eine Namima gemacht. Eine üble Verleumdung. Eine üble Lüge hast du über ihn verbreitet. Subhanallah. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist bei den Sachen, die du weißt und absichtlich tust, und das ist gewalttätig. Noch viel leichter sind Vermutungen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr Gläubigen, lasst die Mehrheit oder die meisten der Vermutungen, denn einige davon sind Sünde. Wir vermuten sehr viel. Wir hören und sehen etwas, stellen uns etwas im Kopf vor und dann vermuten wir und dann sagen wir etwas über unseren Bruder, was er nicht mag oder vielleicht sogar was gelogen ist. Subhanallah. Und dann haben wir diese große Sünde. Und dann ist es so, als ob wir das Fleisch von unserem Bruder oder unserer Schwester gegessen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Mögt ihr es denn, das Fleisch eures toten Bruders zu essen? Und er gibt gleich die Antwort: Fakarihtumu, und ihr hasst es eigentlich? Subhanallah. Das ist, wenn du über deinen Bruder üble Nachrede begehst, dann ist es so, als ob du sein totes Fleisch, als ob dein Bruder tot ist und du gehst und isst von seinem Fleisch. Das ist doch ekelhaft. Und genauso ekelhaft ist die üble Nachrede. Und noch viel ekliger ist die Verleumdung, die Namima, dass du lügst über deinen Bruder und über deine Schwester, nur um ihm etwas reinzudrücken oder weil du Neid und Hass gegenüber diese Person empfindest. Subhanallah. Hast du keine Angst, dass am jüngsten Tag von deinen guten Taten genommen und ihm gegeben wird. Und wenn du keine guten Taten mehr hast, dann von seinen schlechten Taten genommen und dir gegeben wird. Wir sollten Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in dieser Sache. Subhanal Malik, sei kein Kannibale. Sei kein Kannibale. Subhanal Malik. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wenn du bereust, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala der Reue annehmende. Deswegen, meine lieben Geschwister, bereue ab heute, ab jetzt, nach diesem Video, alles, was du gesagt hast. Und entschuldige dich bei diesen Leuten. Du musst ihnen nicht erwähnen, was du gesagt hast. Du kannst hingehen und sagen: Entschuldige, Ich habe über dich schlecht geredet. Aber jetzt habe ich gelernt. Bitte vergib mir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gemeinsam ins Paradies eingehen lässt. Und du wirst dich wundern, wie dieser Bruder oder diese Schwester diese Entschuldigung annimmt, subhanal Malik. Und sie werden sich freuen darüber. Entschuldige dich, bevor ein Tag kommt, wo es keine Entschuldigung mehr gibt. Bevor ein Tag kommt, wo du ihm das nicht mehr wieder gut machen kannst, außer durch deine guten Taten. Hast du wirklich so viele gute Taten, dass du so viel abgeben möchtest? Subhanallah. Deswegen entschuldige dich, bereinige das, geh ins Halal mit deinem Bruder, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor dieser Tag eintrifft. Subhanal Malik. Deswegen entschuldigt euch, kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, bereut und macht diese Sache nie wieder. Und ihr werdet sehen, was für ein schönes Leben ihr werdet danach haben. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Jazakumullah khairan. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.